100 Gelenke machen deinen Körper zu einem Wunder an Eleganz. 650 Muskeln machen deinen Körper zu einem Wunder an Geschwindigkeit, Ausdauer und Kraft. Was machst du mit diesem Wunder? Wir tanzen. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Entweder man rennt vor etwas weg, oder man stellt sich. Und was genau meinst du damit? Es geht darum, dass man akzeptiert, wer man ist. Ich tue das bei dir. Und wer bist du? Ich bin der Böse.